Kapitel 61. Ein zufriedenes Herz. Ich glaube, dass der echte Reichtum eines Menschen in der Zufriedenheit seines Herzens liegt. Schauen wir, was die Bibel über Zufriedenheit zu sagen hat. In Hebräer 13, 5 heißt es: Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Dieser Bibelvers ist schon über viele Jahre hindurch einer meiner Lieblingsverse, weil er so wunderbar das Herz Gottes beschreibt, das so voller Liebe für uns ist. Gott verspricht mir hier, dass er mich nicht aufgeben und niemals verlassen wird. Der mich leidenschaftlich liebt, der versprochen hat, mich zu segnen und mir Gelingen zu schenken, hat mir auch verheißen, dass er mich nicht aufgibt und mich niemals verlassen wird. Und aufgrund dieser Verheißung kann er mich auffordern: Begnüge dich mit dem, was du hast. Ich bin überzeugt davon, dass das Leben der Christen viel entspannter verlaufen würde, wenn jeder Einzelne einfach gemäß dieser einen Schriftstelle leben würde. Meiner Meinung nach sind die reichsten Menschen diejenigen, die ein zufriedenes Herz haben. Wenn Leute mich besser kennenlernen, sind sie oft über das Ausmaß meiner Zufriedenheit schockiert. Ich kann das nicht verstehen, weil die Bibel uns doch sagt, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wohlhabend zu sein: wir können viele Dinge besitzen oder wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Ich betrachte mich selber als einen der wohlhabendsten Menschen der Welt, denn ich bin total zufrieden. Es gibt nichts, was ich möchte, bräuchte oder wonach ich mich sehne. Vor ein paar Jahren wurden meine Frau und ich von unserem Sohn zum Flughafen gefahren. Als wir am Flughafen angekommen waren, klingelte ihr Handy. Ein Mann am anderen Ende des Telefons teilte ihr mit, sie habe gerade bei einer Verlosung einen Preis über $500.000 gewonnen. Er sagte, sie seien in der Nähe ihres Hauses und wollten den Scheck jetzt gleich vorbeibringen, wenn sie zu Hause wäre und es passen würde. Sie antwortete, dass sie gerade nicht da sei. So hinterließ er der Bi seinen Namen und seine Telefonnummer. Sie solle sich einfach bei ihm melden, wenn sie den Scheck entgegennehmen könne. Sie würden ihn dann bei ihr vorbeibringen. Noch bevor das Flugzeug gestartet war, hatten wir gedanklich den gesamten Betrag, den der Mann uns genannt hatte, zusammen ausgegeben. Wir stellten uns vor, wie wir unser Haus abbezahlten. Den Rest des Geldes würden wir an andere in unserer Familie, die Geld brauchten, weitergeben sowie auch an Geschwister im Herrn, von deren Nöten wir wussten. Wir investierten sogar in ein paar Gemeindegründungsprojekte in anderen Ländern. Eine Woche später holte unser Sohn uns vom Flughafen ab. Meine Frau bat ihn, der Telefonnummer nachzugehen, die der Mann uns gegeben hatte. Es stellte sich heraus, dass das Ganze ein Betrugsversuch war. Die Nummer kam irgendwo aus Jamaika. Es hätte uns ein Vermögen gekostet, wenn wir dort angerufen hätten. Wir hatten schon den Verdacht, es könne sich um einen Schwindel handeln. Es hatte aber trotzdem Spaß gemacht, so viel Geld auszugeben und dabei herauszufinden, dass unsere Herzen nicht an materiellen Dingen oder am Geld hängen. Leute haben mir erzählt, sie seien zufrieden mit dem, was sie hätten, und dass ihr Glück nicht von materiellen Dingen abhängig sei. Aber als ich mir ihr Leben anschaute, stimmten ihre Worte nicht mit dem überein, wie sie gerade lebten. Wenn sie sahen, was andere für tolle Dinge hatten, machte sie das traurig, weil sie auch gerne solche Sachen gehabt hätten. Wenn sie in einfachen Hotels untergebracht wurden, beklagten sie sich, weil sie gerne in besseren Hotels gewesen wären. Sie verglichen sich auch oft mit anderen und waren in Wirklichkeit nicht zufrieden mit dem, was sie hatten oder wie sie lebten. Zufriedenheit ist ein Herzenszustand. Das Herz von Paulus war frei. Es gibt einen Bibelvers, den die meisten Christen kennen, aber oft falsch zitieren. Wahrscheinlich ist es überhaupt einer der am meisten falsch zitierten Bibelverse. In Philipper 4, 13 sagt Paulus: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In all den Jahren, in denen ich dem Herrn diene, habe ich viele Christen diesen Vers zitieren hören, wenn sie vor einer schwierigen Aufgabe standen. Sie riefen immer wieder aus: Ich kann das tun, weil ich alles zu tun vermag in Christus, der mich kräftigt. Obwohl es stimmt, dass Christus unsere Stärke ist und wir in ihm den Sieg haben, ist es nicht das, was Paulus in diesem Vers sagt. Schauen wir uns den Kontext dieses Verses an. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arms ein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichs ein, ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden, Philipper 4, 10-12, in den Versen 11 und 12 zeigt uns Paulus, was er meinte, als er sagte, alles durch Christus tun zu können. Er hatte gelernt, zufrieden zu sein, egal in welcher materiellen Lage er sich befand. Er war zufrieden, wenn er hungrig war, und zufrieden, wenn er satt war. Er lernte, Überfluss zu haben sowie auch Mangel zu erleiden. Paulus hatte gelernt, dass Christus ihn zu einem Leben befähigte, das sich den materiellen Umständen, denen er begegnen würde, total anpassen konnte. Er war wirklich frei in seinem Herzen. Am 18. Januar 2014 hatte ich eine sehr tiefe Begegnung mit Gott. Er sprach 56 Minuten lang mit einer lauten und kräftigen Stimme zu mir. Unter anderem sagte er mir, dass viele seiner Kinder es gelernt hatten, ihren Glauben zu aktivieren, um überfließenden Segen, Wohlstand und Wohlergehen von ihm zu empfangen. Viele von ihnen hätten aber leider zugelassen, dass Habsucht und die Liebe zum Geld ihre Herzen erobert hatten. Und das mache ihn sehr traurig. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass nur diejenigen, deren Herz wirklich frei und zufrieden ist, tatsächlich den materiellen Segen Gottes genießen können. Ich bin so froh, dass ich es gelernt habe, zufrieden zu sein, denn das bringt dicken Frieden in mein Leben. Egal in welchem Land ich auf dieser Erde lebe, ich werde glücklich und zufrieden sein. Und gleichzeitig kann ich auch den materiellen Segen, den Gott mir gibt, total genießen. Ich brauche nichts davon, damit es mir gut geht, denn ich bin schon zufrieden und glücklich. Aber wenn Gott mich segnet, genieße ich all die Dinge, die er mir gibt, und freue mich von ganzem Herzen darüber, während mein Herz frei von diesen Dingen ist. Schauen wir uns eine andere Schriftstelle an, in der es um Genügsamkeit geht. In 1. Timotheus 6, 6-8 heißt es: Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Hier betrachtet die Bibel Genügsamkeit im Licht der Ewigkeit. Es gibt nichts, was du mitnehmen kannst, wenn du diese Erde verlässt. Wenn du alles Lebensnotwendige hast, dann sei zufrieden. Es ist sehr interessant, dass sich Paulus in dem gleichen Kapitel nur ein paar Verse später an die Reichen wendet und ihnen sagt, sie sollten nicht der Unbeständigkeit des Reichtums vertrauen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. 1. Timotheus 6,17, auf der einen Seite sagt uns Gott, wir sollen uns mit dem begnügen, was wir haben, auf der anderen Seite sagt er, dass er uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Warum stellt Gott diese beiden Verse in den gleichen Kontext? Weil er weiß, dass nur wirklich zufriedene Menschen genießen können, was Gott ihnen so reichlich gibt.